demokratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Uiuiui, wir sind schon mitten im abwechslungsreichen April und präsentieren euch erst jetzt den Rückblick auf den März. Wir hoffen, ihr konntet genug Geduld aufbringen und lauscht nun entspannt unserem anarchistischen Stündchen. Wer es gar nicht erwarten konnte, hatte ja am 1. Aprilsonntag auch die jährlich einmalige Gelegenheit, die anarchistische, internationale und mehrsprachige dreistündige Live-Show, an der wir mitgewirkt haben, zu konsumieren. Okay, ihr wollt hören, was wir diesmal für euch haben. Natürlich mal wieder hauptsächlich bunte Kämpfe gegen eingerostete Strukturen. In Hamburg läuft ein Prozess gegen HausbesetzerInnen. Wir werden an Erfahrungen der No Border Kitchen, die sie auf Lesbos gesammelt hat, teilhaben. Und wir hören, wie sich das Klinika-Kollektiv gegen die Räumung des seit bald 1,5 Jahren betriebenen autonomen Zentrums in Prag wehrt. Es folgen dann unsere News mit schockierenden Meldungen über die Machenschaften der organisierten Gewalt. Über die Geburtstagsvorbereitungen für die Queen berichten wir nicht, dafür von unfairen U-Boot-Einsätzen und Bestechung des linken Lagers. Und egal, wie viel Mühe sie sich auch gibt, die Anarchie konnte sich auch diesen Monat nicht vor uns verstecken, sodass wir ihre subversiven Aktionen wieder an die Öffentlichkeit bringen können. Zur Einstimmung auf unseren ersten Beitrag über die Folgen der Besetzung der Breitestraße 114 in Hamburg gibt's die Audiospur des Mobi-Clips zu den Squatting Days 2014 auf die Ohren. Viel Spaß! Wir fordern alle, aber wirklich auch alle, die jetzt ihren Arsch noch nicht hochgekriegt haben, nochmal dazu auf. Verhaltet euch dazu. Macht was. Besetzt den Stadtteil, besetzt die Innenstadt. Heute eröffnen wir gemeinsam das autonome Zentrum Altener Bahnhof in den Räumen des ehemaligen Finanzamtes. Wuhu! Dieses Gebäude, direkt im Zentrum der Stadt, steht seit 5 Jahren leer. Eine sinnvolle Nutzung ist nicht in Sicht. Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Technokraten auf die Wirtschaft, sagst du, was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, weil ich es so schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Oh, jeder glaubt, die Gea Koma. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Alle Hausbesetzten und alle Bodenkundigen. Ein großes Hallo an alle Nachbarinnen und auch an die Verantwortlichen und gleich an die Presse. Wir sind heute hier, weil wir uns entschieden haben, die beiden Gründerzeithäuser der Leibesplatz 114 und 116 zu leben. Wir feiern hier heute ein selbstgewaltiges, unkommerzielles Haus- und Hoffest. Und wir sind Gründerzeithäuser vor den Abschluss der Regierung. Es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Das Ganze war im Rahmen von der Recht auf Stadt kennt keine Grenzen Parade. Am Rande dieser Parade wurde in der Leiststraße ein Gebäude geöffnet, die alte Schule. Und dort wurde auch ein temporäres Refugee Welcome Center eingerichtet. Squatting Days in Hamburg Ende August 2014. Schon am ersten der fünf Aktionstage kommt es zur Besetzung der Breitestraße 114. Und, was mittlerweile doch unüblich geworden ist, zu einer militanten Verteidigung eben jener Besetzung. Momentan läuft im Zusammenhang dazu ein Gerichtsprozess, bei dem sechs Personen angeklagt sind. Doch wie kam es dazu? Wir haben uns bei einer Person aus Hamburg informiert. Es geht um eine Besetzung eines Hauses in der Breitestraße in Hamburg. Das Haus stand ziemlich lange leer und wurde dann im Rahmen der Squatting Days besetzt und dann halt auch militant gegen die anrückenden Polizisten verteidigt. Das heißt, wurden Sachen aus den Fenstern geworfen und es wurde das Haus halt verteidigt. Dann sind außerhalb des Hauses fünf Personen festgenommen worden und erstmal alle mitgenommen. Und tatsächlich sind auch zwei von denen länger in U-Haft gewesen, was schon mal ziemlich krass ist für Hamburg, dass überhaupt Leute in U-Haft sind. Genau, und dann wurde ziemlich viel ermittelt. Im Zuge dessen gab es zivile Zeugenaussagen und dann ist noch eine sechste Person festgenommen worden und der saß tatsächlich auch ein paar Monate. Die anderen waren dann mittlerweile wieder raus und dann fing halt im August letzten Jahres der Prozess an gegen sechs Personen. Erst nach der Stürmung und Räumung des Gebäudes kommt es außerhalb davon zu den ersten fünf Festnahmen. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, an der militanten Verteidigung beteiligt gewesen zu sein, welche daraus bestanden habe, dass auf die anrückenden Cops Gegenstände aus dem Gebäude geworfen wurden, woraus eine happige Anklage konstruiert wurde. Der höchste Vorwurf ist halt der des versuchten Totschlags, was ganz schön krass ist, weil es damit einfach um Knast geht. Und man muss dazu auch sagen, dass es in Hamburg lange nicht mehr so einen großen Prozess beziehungsweise mit so hohen Anklagen gab. Ich glaube, es kann bis zu 15 Jahren gehen oder so. Aber überhaupt, dass es in so politischen Prozessen um Knast geht, ist schon ziemlich lange her, dass es so war. Und politischer Prozess heißt in diesem Fall, dass die Betroffenen den Prozess politisch führen, aber auch, dass ganz klar von staatlicher Seite her da ein politisches Interesse hintersteckt, das ziemlich deutlich wird, also sowohl durch den Richter, der ein Schwein ist, aber das auch ziemlich, also auch seine politische Meinung ziemlich raushängen lässt, als auch durch die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dass einfach klar ist, die wollen die Leute verurteilen und irgendwie, es gibt die ganze Zeit noch Ermittlungen, es wird die ganze Zeit überwacht. Im August 2015 wurde der Prozess eröffnet. Seit der U-Haft werden die Betroffenen von Solidaritätsstrukturen unterstützt. Also es gibt einen Soli-Kreis, aber es gibt auch einzelne Personen oder Gruppen, die Betroffenen unterstützen. Es gibt Prozessbeobachtung, Prozessbegleitung und es gab auch schon verschiedene Soli-Aktionen auch aus unterschiedlichen Städten von Angriffen. Zum Beispiel in Hamburg gab es einen Angriff auf das Gericht und in anderen Städten wurde sich auch solidarisch gezeigt. Momentan befindet sich der Prozess in einer entscheidenden Phase. Also jetzt gerade die letzten Wochen haben eigentlich darin bestanden, dass die ganze Zeit Bullen verhört wurden. Und jetzt gerade versuchen sie halt rauszufinden, ob sie diesen Vorwurf des versuchten Totschlags aufrechterhalten können. Und wenn jetzt alle Bullenzeugen durch sind, das sind so 20, dann wird nochmal beraten, wie weiter verhandelt wird. Also ob die Anklage so aufrechterhalten wird oder ob es eine neue Anklage geben wird. Wer mehr zum Prozess, der Besetzung und ihrer militanten Verteidigung und Möglichkeiten, sich solidarisch zu zeigen, erfahren möchte, findet Infos unter breitesoli.noblogs.org. Den Link gibt's auch auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Ich glaube gerade, dass auch diese Aktion ziemlich viele verschiedene Anknüpfungspunkte hat, von Hausbesetzung bis militante Verteidigung, gibt es, glaube ich, viele Sachen, wo Menschen sich mit solidarisieren können. Ich hab einen Kaffee geleert und ein Brot gegessen, dann geduscht, Zähne geputzt, lange auf Klo gesessen. Ich schlafe immer aus und geh erst spät ins Bett. Schickt man mich zur Arbeit, besorg ich mir ein Attest. Dann setze ich mich mit mir selbst auseinander und dem System, in dem wir leben, schreib es auf und mach einen Song, ja. Leute sagen, ich wäre ein Drückeberger, weil ich mich für keinen Chef dieser Welt jemals bücken werde. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu, ich bin stinkefaul, nenn mich Drückeberger. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu, ich bin stinkefaul, nenn mich Drückeberger. Ich hab mich im Spiegel bewundert, mir mich selbst geschenkt. Man versucht mir einzureden, ich müsse mich hier schämen. Hä? Wofür denn bitte, dass ich arm bin und frei, dass ich nicht dazu bereit bin, euren Wahnsinn zu teilen? Ich fürchte mich nicht, ich gehorche auch nicht kurz, ich ziehe kein Ticket für eine Fahrt im Abteil. Ich bin lieber unbeliebt, als auf die Knie zu fallen. Steuerzahler sagen, ich wär fies zu allen. Du hast immer gewusst, jetzt siehst und hörst du's bald. Bin ich zum Arbeiten längst schon viel zu alt. Sie sagen, ich wäre ein Drückeberger, weil ich mich für keinen Chef dieser Welt jemals bücken werde. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu, ich bin stinkefaul, nennt mich Drückeberger. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu, ich bin stinkefaul, nennt mich Drückeberger. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu, ich bin stinkefaul, nennt mich Drückeberger. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu, ich bin stinkefaul, nennt mich Drückeberger. Yo, danke Tapete für deine geile Mucke. Live am Mic ist Tapete demnächst im Jam Club in Koblenz, und zwar am 16. April, dann am 29. April im X-Beliebig in Berlin, am 30. April im Gänseviertel in Hamburg, am 11. Juni in Witzenhausen, die Location ist wohl noch nicht bekannt, und am 15. Juli im Strombad in Cottbus und am 16. Juli in der Substanz in Osnabrück. Nahm ihre Hand und ließ sich von ihr führen. Und sie ist in die Menge. Tausende von Geflüchteten kommen jeden Tag auf der griechischen Insel Lesbos mit Booten von der türkischen Küste an. Vor Ort ist die No Border Kitchen, die für und mit Refugees kocht und versucht, mit Campstrukturen die Situation zu verbessern. Wir hatten die Möglichkeit, mit einer Aktivistin der No Border Kitchen über die Balkanroute, die Festung Europa und solidarisches Miteinander unter SupporterInnen und Geflüchteten zu sprechen. Kannst du zusammenfassen, was auf Lesbos passiert ist und was an diesem Ort so besonders ist? Ich war ja jetzt insgesamt seit Ende Dezember auf Lesbos bis jetzt Ende Februar. Es ist so viel passiert, es ist schwierig, das zusammenzufassen. Aber im Endeffekt kann man sagen, dass sich auf Lesbos viele neue solidarische Zusammenhänge gebildet haben und gefunden haben. Und es hat sich eine Struktur etabliert, die No Border Kitchen heißt. Was an diesem Ort so besonders ist, Lesbos ist eine wunderschöne Insel, die aber auch EU-Außengrenze ist und nur mit einem Dingy 3 bis 4 Stunden von der türkischen Küste entfernt ist und deshalb einer der Hauptmigrationsrouten aktuell und besonders verstärkt seit 2015 darstellt. Okay, du hast die No Border Kitchen erwähnt. Was ist denn die No Border Kitchen allgemein, beziehungsweise was macht die No Border Kitchen? Ganz allgemein ist die No Border Kitchen eine solidarische Struktur, die an den EU-Außengrenzen oder überhaupt an Grenzen kocht. Es ist eine mobile, vegane Küche und kommt auf jeden Fall aus anarchistischen Zusammenhängen. Okay, und wie seid ihr dann organisiert? No Border Kitchen ist eine Idee, der sich Leute anschließen. Also zum einen sind wir so organisiert, dass es halt einen Verteiler natürlich gibt. Aber größtenteils läuft es einfach darüber, dass Leute wissen, dass die No Border Kitchen auf Lesbos steht. Und die Leute haben Lust, das auch solidarisch zu sein und das zu unterstützen. Und kommen dann auf Lesbos und ja, supporten einfach. Wie kommt es, dass ihr jetzt gerade genau auf Lesbos seid? Das war auch so ein Prozess. Ich meine, wieso gibt es jetzt gerade aktuell diese ganzen No Border Kitchens? Es hängt natürlich mit dem Jahr 2015, den migrationspolitischen Entwicklungen zusammen, aber auch vor allem mit den Protesten von den Geflüchteten an den Grenzen. Einfach Anfang September quasi durch die Proteste die Grenzen geöffnet hatten. Das war Anfang September, als es die großen Proteste gab, auch in Ungarn, den Train of Hope, wie er genannt wurde, oder den March of Hope, wo sich einfach Tausende von Menschen zu Fuß auf den Weg gemacht haben und einfach Fortress Europe quasi gestürzt haben für einen Monat. Und dann hat sich das aber zu einem staatlichen Korridor entwickelt, die sogenannte Balkanroute. Und ich glaube, dass No Border Kitchen und so solidarische, unabhängige Strukturen angefangen haben, entlang dieser Route und entlang dieses Korridors zu unterstützen. Und weil aber der Staat immer mehr Kontrolle ausgeübt hat, immer mehr Kontrolle und Repression auch ausübt und die Grenzen wieder schließt, von Deutschland aus gesehen, wenn jetzt zum Beispiel erstmal nach Österreich geht, dann nach Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, und es wurde halt immer härter an jeder Grenze und man quasi ist auch immer weitergegangen, und Lesbos ist halt sozusagen der Startpunkt in Europa, es ist sozusagen, ja, EU komplett Außengrenze direkt an der Türkei, wo unglaublich viele Geflüchtete eben durch diesen Weg nach Deutschland kommen. Nicht nur nach Deutschland, überhaupt nach Europa. Was möchtet ihr dann genau erreichen, um den Geflüchteten zu helfen? Oder was könnt ihr erreichen? Was wollt ihr erreichen? Ich glaube, dass wir halt nicht helfen, sondern dass wir halt solidarisch sind mit allen Leuten, die sich auf dem Weg nach Europa machen, weil wir das Recht auf Bewegungsfreiheit glauben. Und was wir erreichen können, ich glaube, es ist krass wenig, was wir wirklich erreichen können. Aber es ist krass wichtig, weil wir in einem Raum, also EU-Außengrenze, der tödlich ist für viele Geflüchtete, die versuchen, nach Europa zu kommen, einen anderen sozialen Raum schaffen oder schaffen wollen, der halt solidarisch ist und wo die Leute sich irgendwie zumindest für einen kurzen Augenblick entspannen können irgendwie und kurz ankommen können. Auch No Border Kitchen ist ein sozialer Raum geworden, auch wo voll viel Begegnung stattfindet und wo man sich irgendwie Erfahrungen austauscht. Und es ist nicht so, dass jetzt nur weiße UnterstützerInnen, die einen Pass haben, in der Küche stehen und dann ansagen, was läuft, sondern wir haben halt gemeinsame Pläne vom Camp und es bringen sich alle Leute ein, die beim Camp da sind. Natürlich je nach den Kapazitäten und ja, wie jeder halt will. Im Endeffekt heißt es, dass genauso die Refugees kochen und wir gemeinsame Pläne machen. Und ich meine, das sagt schon alles. Die anderen Orte, wo auf Lesbos, wo die Geflüchteten Zeit verbringen, ist halt entweder die Registrierung, die halt ein Knast ist, oder ja, NGOs. Wie läuft denn derzeit überhaupt die Situation auf Lesbos ab? Also wie hast du das für dich erlebt? Und für die Arbeit der No Border Kitchen, wie ist die Situation jetzt gerade? Ganz aktuell, ja, man merkt schon, dass ja Europa immer mehr Druck ausübt und immer mehr Repressionen man spürt und man sieht die Militarisierung der Außengrenzen. Und auf der anderen Seite spürt man aber auch und sieht man ganz klar, dass es auch viel mehr Unterstützungsstrukturen gibt als noch vor kurzer Zeit. Viele Leute, die auf einmal sich mit dem Thema Migration und Flucht beschäftigen, und allgemein ist es unglaublich schwierig, wie viele Leute halt ihr Leben riskieren und diesen Weg immer noch nehmen und dann gerade auf Lesbos, die halt eine Militärinsel ist, erstmal in einem Knast landen und danach schon nach europäischen kapitalistischen Wertvorstellungen erstmal ausgesiebt werden, weil zum Beispiel Menschen aus den Maghreb-Staaten überhaupt nicht registriert werden, was natürlich auch total quasi gesetzlos ist. Also es ist einfach, ich glaube, Lesbos und ist ein Ort, wo unglaublich viele Paradoxien aufeinandertreffen. Du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, wie das behördlich abläuft. Kannst du nochmal kurz umschreiben, wie ist denn die Situation für eine geflüchtete Person? die auf Lesbos ankommt, was gibt es da für ein Verfahren? Wie sieht die Situation für die Leute aus? Also erstmal, wenn du es überlebst und ankommst mit dem Boot an der Küste von Lesbos, ist es meistens so, dass Leute, irgendwelche Gruppen, zum Beispiel die spanischen Bambaneros, Ausschau halten auf dem Meer und dich schon gesichtet haben. Und du kommst quasi an und dann steht da schon ein ganzes Team von Rettungspersonal, die dir hoffentlich auf eine coole Art und Weise aus dem Wasser helfen und oft auch NGOs. Dann holt dich ein UNHCR-Bus ab. Du wirst sofort ins Registrierungscamp, aka Hotspot, aka Knast gebracht, Moria. Moria war früher ein Abschiebeknast und wurde auch offiziell als erster europäischer Hotspot eingeweiht. Genau, und dann musst du dich quasi anstellen, um in den Knast zu kommen. Und du wirst von Frontex und griechischen Bullen registriert. Aktuell dauert das gar nicht so lange. Meistens müssen die Leute gar nicht dort schlafen und es geht relativ schnell. Und Syrer und Iraker sind auch privilegiert, besonders SyrerInnen sind privilegiert, zum Beispiel in der Registrierung. Und dann, wenn die Registrierung abgeschlossen ist, kaufen sich alle ein Ticket. Wie äußert sich staatliche Repression gegen euch? Staatliche Repression gegen die No Border Kitchen in Lesbos äußert sich, indem immer wieder Leute sozusagen von der lokalen Regierung herkommen und versuchen halt das Camp zu schließen. Bis jetzt waren es nur leere Drohungen. Vor ein paar Wochen gab es die Drohung, dass Bullen sind gekommen und meinten, dass sie uns in 4 Stunden räumen. Nach 4 Stunden sind sie nicht wieder gekommen, aber wir hatten krass viele solidarische Leute, Locals da, die geholfen hätten, diesen Standort zu verteidigen. No Border Kitchen. Also gibt es eine gute Zusammenarbeit zwischen euch und den Leuten, die regulär auf der Insel wohnen? Ich glaube, dass viele, gerade auch Aktivistinnen, die halt auf der Insel leben, unglaublich angepisst sind von den NGOs und von vielen Volontären, die überhaupt kein politisches Bewusstsein haben und einfach nur humanitär helfen. Und dass sie halt unglaublich schätzen, was No Border Kitchen auch macht, dass es halt ein solidarischer Raum ist. Was halt schwierig ist, ist, dass halt immer wieder, also ich meine, No Border Kitchen ist ja total international, es kommen einfach unglaublich viele Leute aus verschiedenen Zusammenhängen, verschiedenen Teilen der Welt und kennen sich auch vorher nicht. Das heißt, die Struktur ändert sich die ganze Zeit, es kommen die ganze Zeit Leute, gehen. Und es ist halt schwierig quasi für eine richtig feste Zusammenarbeit. Aber ja, wir haben die ganze Zeit Locals da und wir haben auch aktiv in gewissen Zeiten halt daran gearbeitet, damit der Kontakt halt hergestellt wird und gut ist, weil es einfach krass wichtig ist, auch mit den Leuten vor Ort einfach zusammenzuarbeiten. Und dort gibt es auch Aktivistinnen, sehr auch krass bescheuert, gerade als deutsche Aktivistinnen einfach auf Lesbos oder nach Griechenland einzulaufen, ohne sich mit den Unterstützungsstrukturen vor Ort auseinanderzusetzen. Welche Rolle nehmen denn die NGOs für dich ein? Also was ist deren Position oder auch von den Freiwilligen? Ja, NGOs. Ich glaube, dass man da differenzieren muss. Also prinzipiell unterstützen die NGOs natürlich komplett das staatliche System der Registrierung und überhaupt machen quasi diese Situation an der Grenze. Ja, die arbeiten quasi für den Staat auf jeden Fall und machen die Situation besser. Beziehungsweise nicht nur besser, sondern machen halt das System stabiler, indem sie halt irgendwie ja Aufgaben übernehmen, die nicht übernommen werden sollten, wie Schlangen bilden vor oder im Camp Moria, also im Knast. Gibt es denn sowas wie Initiativen von der lokalen Bevölkerung, dass die sagen, wir haben auch eine Gruppe gegründet und unterstützen hier und da? Natürlich gibt es auch Aktivistinnen, die schon immer politisch aktiv waren und sind und auch anarchistische Strukturen. Was ich besonders, glaube ich, hervorheben kann, ist halt Platanos. Ist halt im Norden der Insel. Es ist quasi eine No Border Kitchen ähnliche Struktur. Auch halt selbst organisiert, auch besetzt direkt am Strand. Und die haben halt den Fokus, so Boote quasi in Empfang zu nehmen. Weil ja, dort einfach im Norden der Insel ist die kürzeste Distanz zur Türkei und dort kommen die meisten Boote an. Und die kochen aber auch, genau. Heißt das dann, die allgemeine Stimmung der Bevölkerung ist den Refugees eher positiv gegenüber oder gibt es da auch Anfeindungen, Probleme? Also klar gibt es immer Probleme und es gibt auch Faschos auf der Insel und Rassistinnen. Gleichzeitig, wenn man das mit irgendeiner Situation in Schland vergleichen würde, das kann man sich nicht vorstellen. Es kommen jeden Tag, also ich meine, im August sind in der krassesten Zeit fast 10.000 Menschen in der Woche in Lesbos angekommen. Wenn man sich das vorstellt, das ist unglaublich. Also es ist eine kleine Insel und man sieht es überall und es ist mehr. Ja, die Leute profitieren auch davon. Klar gibt's viele Stimmen dagegen, aber man kann auch nicht einfach wegschauen in Lesbos. Du siehst einfach die Menschen, du siehst, wie die Menschen ankommen, du siehst die Menschen sterben, du siehst die Menschen auf der Straße schlafen und ja, du siehst den Staat operieren. Es ist einfach unmöglich, sich da irgendwie auch dagegen zu stellen komplett, weil einfach die Migration stattfindet und egal wie Fortress, also wie hoch die Militarisierung ist, es kommen weiterhin Boote an. Okay, wie glaubst du, dass sich die Situation auf Lesbos weiterentwickelt? Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil ich glaube, das hängt auch einfach zusammen damit, wie quasi Griechenland und Türkei von der EU bezahlt werden und unter Druck gesetzt werden, Refugees aufzuhalten, wie diese Strategien von Repression sozusagen aufgehen gegen die quasi autonome Migration. Naja, das NATO-Schiff ist schon auf Lesbos oder in der Nähe von Lesbos und bald wird die NATO patrouillieren in den türkisch-griechischen Gewässern vor Lesbos und ja, es wird sich halt zeigen, wie effektiv und was passieren wird. Ich meine, keiner kann sich das vorstellen, aber was wird das eben bedeuten? Keine Ahnung, NATO patrouilliert in diesen Gewässern, keine Ahnung, schießen auf Flüchtlingsboote oder was? Wahrscheinlich wird's halt immer weiter, immer mehr zur Repression kommen und kann sein, dass sich die Route wieder verlagert auf einen Raum, wo weniger Repression stattfindet. Aber bis jetzt kommen die Menschen immer noch an, egal ob Frontex, Greek Coast Guard, türkische Navy oder NATO patrouillieren. Wie kann man denn von außerhalb helfen? Ja, zum einen glaube ich, dass die Idee No Border Kitchen halt was ist, was man überall machen kann und was man auch in Schland machen kann und machen sollte, weil es im Prinzip halt einfach solidarische Unterstützung ist, weil No Border Kitchen kocht ja nicht nur. Es werden auch unabhängige Informationen zum Beispiel über die Route ausgegeben oder ja, es ist einfach ein solidarisches Miteinander und ich glaube, das kann man quasi überall machen. Unterstützungsarbeit in vielen verschiedenen Hinsichten. Und man kann auf jeden Fall, klar, Kohle braucht man immer, leider. Und einfach, ja, auch das mitverfolgen und vielleicht auch Support im Sinne von Medienarbeit oder sowas. Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, dass es krass wichtig und krass gut ist, was jetzt passiert ist. Ja, seit 2015, dass viel mehr Menschen aktiv geworden sind und sich direkt an den EU-Außengrenzen einsetzen und versuchen, was zu bewegen, versuchen, solidarische Strukturen aufzubauen. Und ich glaube, daran müssen wir festhalten, so müssen wir weitermachen und ist auf jeden Fall eine unglaublich wichtige Aufgabe, die wir jetzt mit den aktuellen Entwicklungen an den Grenzen halt, ja, wie wir Leute einfach solidarisch unterstützen können und wirklich halt direkt hier und jetzt Bewegungsfreiheit, ja, unterstützen und Autonomie der Migration unterstützen können. Dankeschön. Seitdem das Interview gemacht wurde, ist die Situation auf Lesbos eskaliert. Die griechische Polizei und Frontex durchkämmen regelmäßig die Insel. Im Wasser patrouillieren NATO und griechische Küstenwache. Das Ziel? Lesbos nach dem Abkommen der EU mit der Türkei zu einer Art großem Abschiebelager umzufunktionieren. Die Menschenjagd hat begonnen. Und das sagt Rasender Stillstand dazu. Oh, Rasender Stillstand aus Dortmund waren das. Die sind auch sehr schön live anzusehen. Leider sind in absehbarer Zeit keine Konzerte geplant. Kommen wir nach Prag. Dort wird derzeit um das autonome Zentrum Klinika gekämpft. Wir haben letztes Jahr im Mai-Rückblick im Rahmen eines Beitrags zur Repression in der Operation Phoenix schon über Aktivitäten, die dort seit der Besetzung im November 2014 stattfanden, berichtet. Nach Verhandlungen mit den VertreterInnen des Stadtbezirks wurde die ehemalige Lungenklinik für ein Jahr kostenlos an das Klinika-Kollektiv übergeben. Anfang März lief nun der Mietvertrag aus und wurde nicht mehr verlängert. Die AktivistInnen haben das Gebäude nicht geräumt und kämpfen, damit sie in dem Haus bleiben dürfen. Ihr hört dazu nun ein Interview mit Guba vom Klinika-Kollektiv. Was habt ihr in dem Jahr in Klinika alles geschafft? Mehrere Sachen wurden geschafft. Erstens gelang es uns, das Gebäude überhaupt zu bekommen. Zuerst haben wir das Haus besetzt, aber danach sind wir geräumt worden. Dank der großen Unterstützung von Menschen, nicht nur aus der anarchistischen oder linksradikalen Szene, haben wir das Gebäude zurückbekommen. Eine weitere gelungene Sache ist, dass wir es wirklich mit Leben erfüllt haben. Viele Leute, die hier teilweise spontan verschiedene Aktivitäten zu organisieren angefangen haben, sind gekommen. Es geht zum Beispiel um kostenlose Kurse, die als Sprachkurse für Ausländer angefangen haben. Oder eine Elterngruppe, Mama Tata, ein Umsonstladen, Kaffee gegen Spende und so weiter und so weiter. Am wichtigsten für mich ist, dass es in der tschechischen Gesellschaft geschafft wurde, zu zeigen, dass hier ein autonomer und sozialer Raum, der offen, selbstverwaltet und nicht hierarchisch, von unten organisiert ist und der auf linken Werten basiert, überhaupt funktionieren kann. Ich finde es sehr wichtig, dass wir das Thema grundsätzlich in den öffentlichen Raum eingebracht haben. Und zwar in einer Zeit, in der die Gesellschaft mehr und mehr faschistisch wird. Klinika hat die Aufmerksamkeit der Medien durch Spenden an Geflüchtete, die ihr organisiert habt, gewonnen. Was habt ihr genau gemacht und wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert? Die Art und Weise, wie das alles, was mit und für Geflüchtete in Klinika geschehen ist, sich abgespielt hat, ist ziemlich typisch. Es hat so angefangen, dass ein paar Leute aus unserer Umgebung sich gesagt haben, dass sie symbolisch etwas in ein Auffanglager schicken wollten. Über Facebook haben sie eine kleine Aktion organisiert. Sie wollten ein Auto mit Klamotten schicken. Auf Facebook haben sich für dieses Ereignis aber während ein paar Stunden tausende Menschen gemeldet. Und in ein paar Tagen hatten wir wortwörtlich das ganze Haus von Boden bis zur Decke voll mit Klamotten. Es war sehr wichtig in der Zeit, in der auf Flüchtlinge nur geschimpft wurde, dass Leute, die ihr helfen wollten, irgendwo hingehen und auch andere Menschen treffen konnten. Die Aktion ist zu einem Symbol für Solidarität mit Geflüchteten geworden. Wir haben dann selbst organisiert und ziemlich chaotisch angefangen, die Sachen nach Ungarn, wo sie damals gebraucht wurden, zu schicken. Es war eine wirklich hektische Woche oder 14 Tage. Es hat eine Interessenswelle der Medien ausgelöst und ich denke, dass die Aktion eine positive Seite gezeigt hat und die Stimmung hier in Tschechien ein bisschen positiv beeinflusst wurde. Gleichzeitig aber hat Klinika eine große Welle von negativem Interesse geweckt. Es hat sich gezeigt, dass wir nicht nur ein Freizeitzentrum sind, sondern auch eine politische Haltung haben. Das hat viele Leute gestört, egal ob das Rechtskonservative oder Neonazis waren. An diese Spendenkampagne haben außerdem Freiwillige, die sich unabhängig von Klinika organisiert haben, angeknüpft. Meiner Meinung nach hat das eine einzigartige, von unten organisierte Hilfsaktion dargestellt, was für viele Leute, die mitgemacht haben, eine wichtige Erfahrung war. Vor kurzem haben einige Demos gegen Einwanderung in Prag stattgefunden. Dabei hat eine vermummte Gruppe von Neonazis die Gegendemonstration und ein wenig später auch das autonome Zentrum Klinika angegriffen. Was ist tatsächlich passiert? Die Demonstration hat am 6. Februar 2016 stattgefunden. Sie wurde von Pegida aus Deutschland und gleichzeitig vom Block gegen Islam, was etwa wie die deutsche Pegida ist, organisiert. Die Initiative Ne Rassismo hat eine Gegendemo organisiert, in der wir teilgenommen haben und die wir offiziell und personell unterstützt haben. Diese Gegendemo haben dann 10, 20 vermummte Neonazis mit Steinen angegriffen. In Tschechien ist es schon länger ungewöhnlich, dass überhaupt irgendwo auf Demos Steine fliegen würden. Die Gegendemonstration war sonst wirklich erfolgreich. Es wurde geschafft, den Zugang zu der islamophoben Demo zu blockieren. Als wir zurück zur Klinika gegangen sind, haben wir schon eine Nachricht von Freunden drinnen bekommen, dass sie unter Beschuss von Neonazis stehen. Es war ein kurzer Angriff mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Ein Großteil der Fenster wurde zerstört und ein Vorhang drin ist angebrannt, was ziemlich erschreckend aussah. Durch den Angriff haben wir wieder die Aufmerksamkeit der Medien bekommen. Interessant ist, dass auch der Premierminister sich dazu ablehnend geäußert hat, was bei anderen Squads wahrscheinlich ungewöhnlich ist. Es hat sich auch gezeigt, dass Klinika in bestimmter Weise ein Symbol der Stimmung in der Gesellschaft für beide Seiten geworden ist. In der letzten Woche solltet ihr aus Klinika ausziehen, weil euer Mietvertrag für das Gebäude nicht verlängert wurde. Warum ist das passiert? Es hat sich letztendlich gezeigt, dass unsere Probleme teilweise durch Menschen aus der rechten Szene, die uns wegen der Spendenkampagne für Geflüchtete kritisiert haben, entstanden sind. Zweitens hat die Bürgermeisterin des Stadtteils den Nazi-Angriff gegen uns benutzt. Sie hat angefangen, Angst bei den Menschen zu wecken. Ihrer Meinung nach wird aus diesem Bezirk ein Kampfplatz für Extremisten. Letztendlich hat das Amt, das das Gebäude hier verwaltet, einen Grund gegen uns gefunden, und zwar Bauvorschriften über Sicherheit und Verwendungszweck. Eigentlich haben sie diese administrativen Formalitäten gegen uns benutzt. Sie haben uns gesagt, dass wir aus legaler Sicht nicht mehr hier bleiben dürfen, weil wir das Baugesetz verletzen. Als wir gesagt haben, dass wir gerne um die Umwidmung ersuchen und den Behörden entgegenkommen würden, meinten sie, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Die Verhandlungen waren sinnlos und wir haben uns entschieden, zurück in die Illegalität zu gehen. Es zeigt sich nämlich, dass es unsere einzige Möglichkeit ist, bei der uns die Behörden zuhören. Hier im Haus zu sein und zu zeigen, was wir können, zu zeigen, welches Programm wir machen. Leute hierher einzuladen und die positive Aufmerksamkeit der Medien, die uns im Großteil immer noch vor dem Polizeieinsatz schützt, zu benutzen. Ihr bleibt weiter in Klinika. Was werden eure nächsten Schritte sein? Erstens wollen wir das Haus hier so lange wie möglich behalten. Bis jetzt funktioniert es hier super. Viele Leute von außerhalb sind hier. Öffentliche Pläne werden organisiert. Die Arbeit am Haus wird verteilt. Es funktioniert gut. Ein tolles Programm findet hier statt. Auch bekannte Intellektuelle kommen hierher. Und gleichzeitig entsteht das Programm tatsächlich nur von unten. Der Plan ist, das Tempo so lange wie möglich zu erhalten. Ich werde schon ein wenig skeptisch, wie lange wir das noch schaffen. Die letzten Wochen waren für das ganze Kollektiv extrem anstrengend. Zweitens probieren wir auch, an Verhandlungen teilzunehmen und die Übertragung des Gebäudes an den Magistrat, der Klinika gegenüber ein bisschen hilfsbereiter ist und eine weitere Existenz eventuell ermöglichen könnte, zu erreichen. Danke für das Interview. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Polizier schlägt wieder zu. Berlin. Die organisierte Gewaltgruppe Polizier, über die wir schon in den vergangenen Monaten berichtet hatten, hat wieder zugeschlagen. Bei einer Belagerung eines von der rechten Partei AfD besetzten Hostels durchbrachen sie den linken Belagerungsring und stahlen ein Katapult, das vorher zur Tortung von AfD-PolitikerInnen eingesetzt worden war. Gerüchten zufolge plant Polizia, das erbeutete Belagerungsgerät selbst bei einem neuen Angriff auf die Festung der AnarchistInnen in der Riga-Straße einzusetzen. Putzen fürs Weltall. London und Stuttgart. AstronautInnen auf der internationalen Weltraumstation ISS haben aus Heimweh zu einem Wettbewerb aufgerufen. Die Stadt, die aus dem All am besten sichtbar sei, erhalte zwei Plätze im nächsten Shuttle zur Station. Kost und Logis für einen mehrwöchigen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit inbegriffen. Diese Ankündigung versetzte BürgerInnen und Regierungen verschiedener Länder und Kommunen in Aufregung. So wurden die BewohnerInnen Stuttgarts und des Vereinigten Königreichs zum großen Frühjahrsputz aufgerufen. Eine entsprechende Initiative in Berlin scheiterte jedoch am Senat. Der Innensenator Henkel, der sonst eher als Saubermann bekannt ist, erklärte in einer Pressemitteilung, Berlin bleibt dreckig. Geheimdienst unter Dopingverdacht. Schleswig-Holstein. Einen ungewöhnlichen Vorteil verschaffte sich die israelische Nationalmannschaft in einer Segelregatta auf dem Nordostseekanal. Dort herrscht normalerweise Flaute, sodass die Besatzungen der Segelboote auf Muskelkraft angewiesen sind. Die israelische Mannschaft ließ sich jedoch von einem Unterseeboot ihrer Marine, das illegalerweise in den Kanal getaucht war, in den Schlepp nehmen. Die Aktion flog auf, als Agenten des Geheimdienstes Mossad am Ufer in einen Hinterhalt gerieten. Eine gemeine Schlammpfütze hatte ihr Auto angegriffen, das daraufhin im Matsch stecken blieb. Jetzt ermittelt die Anti-Doping-Agentur wegen des Einsatzes unerlaubter Substanzen. AfD goes Antifa. Rheinland-Pfalz. Die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner machte in einer kürzlich veröffentlichten Twitter-Nachricht die Verbindung zwischen dem linksradikalen Antifa e.V. und der AfD öffentlich. Sie schrieb auf dem Kurznachrichtenportal Twitter: Wer AfD aus Protest wählt, stärkt das linke Lager. In einer Pressemitteilung wurde deutlich, dass die rechtskonservative Partei Mittel der Parteienfinanzierung des Bundes an die linksradikale Gruppe weitergeleitet hatte, um mehr Aufmerksamkeit im Wahlkampf zu erreichen. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wir präsentieren euch nun die Enthüllungen über das geheime Herrschen der Anarchie. Den ersten Hinweis fanden wir in der Zeit. Konkreter in einer Filmkritik unter dem Titel Töten, Dealen, Lachen. Darin geht es um den Film Rock the Casbah mit Bill Murray und anderen. Thomas Schmidt schreibt über den Streifen: Sehenswert ist dieser Film unbedingt, denn er spielt mit ein paar vielversprechenden Charakteren, er enthält wirklich komische Szenen, brilliert mit witzigen Dialogen, präsentiert große Stars und kann sich sogar einer gewissen anarchischen Grundhaltung rühmen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir uns freuen sollen, dass die anarchische Grundhaltung ein gutes Verkaufsargument geworden ist, aber sei's drum. Die Zeiten sind düster genug. Düster war die Situation auch in Brüssel vor wenigen Wochen. Doch heißt es unter dem Titel »Widersprüchlich, wild und sparsam leben« im Berliner Tagesspiegel: »Regellos geht es in Brüssel auf den Straßen zu. Wer mit einem guten Gefühl in den Tag starten will, hält am Zebrastreifen. Freudig, weil überrascht, grüßen die Fußgänger zurück. Gestreikt wird gerne und oft. Beschwerden enden im Nichts. Manchmal ist es zum Verzweifeln. Anarchistische Züge trägt die Stadt wohl. Anarchie ist etwas anderes.« Begründet wird diese Einschränkung in dem Artikel mit einer allzu ausgeprägten peniblen Haltung bei den Themen Müllabfuhr und Verkehrsinseln. Aber wie gesagt, wir sind nicht allzu wählerisch, zumal es nicht wir sein können, die bestimmen, was nun anarchisch ist, ebenso wenig wie der Tagesspiegel. Freundliche Begrüßungen am Zebrastreifen, häufige Streiks und ein wenig Verzweiflung klingen aber schon mal nach einer guten Mischung. Wir haben einen Neuzugang in unserer anarchisch-alternativen Presseschau, und zwar die Islamische Zeitung. Auch diese berichtet über die Anarchie, und zwar auf der Insel Sansibar. Dort soll eigentlich gewählt werden. Doch das gestaltet sich schwierig, wie die Zeitung unter dem Titel »Sansibar wählt im Zustand der Anarchie« zu berichten weiß. Bereits im Oktober hatten die Sansibaris einen Anlauf unternommen, mussten damals aber wegen mehrerer Zwischenfälle die Abstimmung abbrechen. Im Mutterland Tansania, dem die halbautonome Insel angehört, verliefen die Wahlen dagegen ohne nennenswerte Störungen. Zwar versprach die Sansibarische Wahlkommission daraufhin, es werde keinen Rückfall in die Anarchie geben, doch die Opposition des Eilands hat andere Pläne. Ja, wir freuen uns jedenfalls, dass es da eine anarchische Opposition gibt, die offenbar eine Strategie zum Erreichen der Anarchie verfolgt. Wie jeden Monat haben wir dieses Mal auch etwas zur Anarchie im Verkehrswesen. Aber nein, weit gefehlt, es geht nicht um Autos. Tatsächlich berichtet die Welt dieses Mal über den Schifffahrtsmarkt. So heißt es dort: Die Reedereien liefern sich seit Jahren Preiskämpfe, die aus der temporären Position einzelner Unternehmen heraus sinnvoll sein mögen, die aber den Markt insgesamt zerstören. In früheren Zeiten gab es das System der Konferenzen, kartellähnliche Zusammenkünfte der Branche, die zumindest für eine minimale Stabilität sorgten. Heutzutage, so scheint es mitunter, herrscht reine Anarchie. Wir sind uns nicht ganz sicher, was Anarchie nun mit der Unternehmensorganisierung in einem Markt zu tun haben könnte, können aber frei und frank sagen, dass wir Kartelle gut finden. Jetzt müssen diese Schifffahrtsunternehmen die Firma nur noch der Belegschaft übergeben, dann sind sie wirklich auf dem Weg zur Anarchie. Wie immer haben wir uns durch die Weiten des Netzes geklickert und folgenden Schatz für euch ausgebuddelt. Die Sonne lacht und der Frühling kommt. So langsam bevölkern sich die Parks und Straßen wieder. Wem die Sonne nach dem langen, dunklen Winter aber zu grell ist oder der Regen einem die Laune zum Ausgehen nimmt, findet auf dokuarchiv.blogsport.de einen Lichtblick. Auf der Webseite werden Dokumentarfilme zu Nationalsozialismus, Antifaschismus, Antisemitismus und anderen zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Themen archiviert. Zu jedem Film gibt es eine kurze Beschreibung und einen direkten Link zum Anschauen, damit niemand lange suchen muss. Der Blog wird gerade überarbeitet, steht da. Sonst hätten wir uns doch gerade mal was zusammen angeschaut. Hier nochmal der Link dokuarchiv.blogsport.de. Ihr findet den Link auch auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Na gut, dann gibt's eben Musik. Ein todtrauriges Ständchen von unserem Freund Alex. Er zählte gerade 16 Jahre. Bei dem Feste stand er stumm beiseit. Sah das Wehen ihrer schwarzen Haare, die schwarzen Augen, roten Mund und rotes Kleid. Willst du tanzen, sprach sie lachend, mit dem Blick so glühend heiß. Er nahm ihre Hand und ließ sich von ihr führen. Und sie riss ihn in die Menge, sich im Kreis. Sie drehten sich noch rein, begann ihr Lebenslust zu spüren. Später saßen sie noch lange, später saßen sie noch bei einer Flasche Wein, bei einer Flasche Wein, in der Wiese, wo Tagsmund Blumen blühten. Und er sah in ihren Augen, und er sah in ihren Augen, jene Glut im Mond, jene Glut im Mond, die seinen, schloss die seinen, als die beiden sich berührten. Ich tanze viel lieber mit, ich tanze viel lieber mit dem Zentimeter. Sie schwingt ihr rotes Kleid, sie schwingt ihr rotes Kleid, sie keine zweite Wand weiß, sie ist mit ihrem Schwarzen. Was schon leider gesinnt war, du mit deinem Dürbel, tut mir leid. Rappapere, rappapere. Am Morgen packt ihn der Bruder. Am Morgen packt ihn der Bruder. Und er schrie von Hass, was treibst du mit dem Mädchen aus dem fremden Land? Aus dem fremden Land. Das ganze Dorf spricht, das ganze Dorf spricht davon. Und der Rass machst du mit dir, Rass machst du mit diesem Spiel, die allergrößte Schande. Dennoch schlich er nachts hinüber, dennoch schlich er nachts hinüber. Hin zum Waldesrand, wo sie waren, wo sie waren, die Zelte und die Wagen. Und in ihrem Zelt, und in ihrem Zelt, das in der Wiese stand, blieb er bis es über ganze Tagen. Ich tanze viel lieber mit, ich tanze viel lieber mit dem Zentimeter. Sie schwingt ihr rotes Kleid, sie schwingt ihr rotes Kleid, sie keine zweite Wand frei, sie ist mit ihrem Schwarzen. Doch schon leider Göttin nah, du mit deinem Dürbel, du mit deinem Dürbel, tut mir leid. Rappapere, rappapere. Sie greifen des Mittags, sie greifen des Mittags, auf hinein, sie lachten auf hinein, sie lachten auf hinein, und lachten und weinen mussten. Und die Leute im Dorf schwiegen, und die Leute im Dorf schwiegen allein, und keiner schritt ein, obwohl es jeder sah und wusste. Und als er wieder ging zum Wald, als er wieder ging zum Wald, war niemand mehr am Ort, nur ein paar Scherben, ein paar Fetzen waren geblieben. Am gleichen Tag ging die Berge, am gleichen Tag ging die Berge, er ging immer fort, nur ein Zettel ließ er darauf stand geschrieben. Ich tanze viel lieber mit, ich tanze viel lieber mit dem Zentimeter. Sie schwingt ihr rotes Kleid, sie schwingt ihr rotes Kleid, sie ist mit ihrem Schwarzen. Mach schon leider Götter nah, mach schon leider Götter nah, aber du mit deinem Dürbel, tut mir leid. Ich kämpfe viel lieber für mein, ich kämpfe viel lieber für meine kühlen Zeug, für die Wahrheit und das Leben, für die Wahrheit und das Leben, für meine Liebe, für meine Liebe, die ich liebe, aber hier in Uniform, aber hier in Uniform, ihr tut mir leid. Rappapere, rappapere, rappapere, rappapere, rappapere, rappapere, rappapere, rappapere, Jahre später hat er mit vielen anderen ein Lager tief im Osten befreit. So traf unter jenen, die noch lebten, eine, die ihm erzählte, von dem Mädchen, das einst trug das rote Kleid. Ihre Lippen waren so fein, wie der Tag, als man sie trug die Uniform des Wartens auf den Tod. Das schwarze Haar steht in den Augen, blieb das Feuer, war's auch von Schmerz und Leid bedroht. Sie brach ihr den Leib, blieb die Glut. Noch halb an sie zerkam, brannte. Sie ging den Weg mit zur Liebe, vom Schornstein flieht. Schwarz wie ihr Haar. Es erstreichelte, als sie schlief. Ganz zart und satt. Ich tanze viel lieber mit dem Sentiment, ich schenk dir auch das Kleid, die Freiheit und das Leben, die ich nie bereue. Aber ihr in Uniformen, ich bin euch leid. Da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Okay, wir wissen, letzten Monat ist noch viel mehr passiert. Leider haben wir es nicht gepackt, mehr Infos für euch aufzubereiten. Für Menschen, die gerne was aus der Geschichte lernen, war leider auch wieder wenig dabei. Dafür hatten wir die Gelegenheit, viel Musik einzubauen. Vielen Dank an die grandiosen KünstlerInnen. Gut, dann lasst euch nicht verarschen und bis zum nächsten Mal. Adios. Està ple de gent, hem pujat per les parets, on ha desdreixat contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la